Schützen ins Visier. Euren Willen auf deinen Kopfschein, das letzte, was man sah von dir. Im Kampf für deine Augen auf immer mehr geschossen. Kameraden in den Straßen erschlagen und erschossen. Siehst du in Greifswald 1932 im Juli? Dachtest du fast verblutet, das hier überlebst du nie? Und zweifeltest du, warum hilft denn nur keiner mir? War das Letzte, was du sahst, der kranke Lynchmob über dir? Erschlagen und erschossen.